Beginn. Thank you. entflügelt treiben meine Ruder. Steil ruht der Abgrund gleicher Spiegel. Mit fahler Iris sank die Flut. Der taube Schrei am Flammenriff der Stalaktiten, in lodende Gewissheit eisgeborgen, versteinert das Gefieder. Weißdorn in blütenloser Trauer. Die Netzhaut riss, Mundraub frohlockt, an Schatten leerer Mauer. Eishöhle.